Erst die Philister griffen Israel an, woraufhin die Israeliten vor ihnen flohen und viele von ihnen auf dem Berg Gilboa getötet wurden. Zweiter die Philister verfolgten Saul und seine Söhne sehr hart, bis sie schließlich Jonathan, Abinadab und Malchisua töteten. Dritter als der Kampf für Saul immer gefährlicher wurde, entdeckten ihn die Bogenschützen und er bekam große Angst vor ihren Pfeilen. Vierter Saul sagte zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und töte mich, damit diese Heiden mich nicht misshandeln, aber dieser hatte zu viel Angst. Deshalb nahm Saul sein eigenes Schwert und stürzte sich hinein, um zu sterben. Fünfter als der Waffenträger sah, dass Saul bereits tot war, stürzte er sich ebenfalls in sein Schwert und starb an seiner Seite. Sechster so starben Saul und seine drei Söhne gemeinsam, wodurch seine gesamte Familie und seine Herrschaft an diesem Tag endeten. Siebter nachdem die Israeliten im Tal gesehen hatten, dass ihre Armee geflohen und Saul tot war, verließen sie ihre Städte und flüchteten ebenfalls. Danach kamen die Philister in diese Gebiete und ließen sich in den leeren Städten nieder. Achter am nächsten Tag kamen die Philister auf das Schlachtfeld, um die Toten zu berauben, wobei sie die Leichen von Saul und seinen Söhnen fanden. Neunter sie zogen Saul aus, nahmen seinen Kopf sowie seine Waffen mit und schickten Boten durch ihr ganzes Land, um den Sieg zu verkünden. Zehnter seine Rüstung legten sie in den Tempel ihres Gottes, während sie seinen Kopf im Tempel des Gottes Dagon aufhängten. Elfter als die Bewohner von Jabes in Gilead erfuhren, wie grausam die Philister mit Saul umgegangen waren, handelten sie sofort. Zwölfter alle tapferen Männer machten sich auf, um die Leichen von Saul und seinen Söhnen zu holen und sie nach Jabes zu bringen. Dort begruben sie die Gebeine unter einer großen Eiche und fasteten 7 Tage lang, um zu trauern. Dreizehnter Saul starb, weil er Gott gegenüber ungehorsam gewesen war und dessen Gebote nicht beachtet hatte. Zudem hatte er eine Wahrsagerin um Rat gefragt, anstatt Gott zu vertrauen. 14. Weil er Gott nicht um Führung bat, ließ Gott ihn sterben und übergab das Königtum an David, den Sohn Isses.